1 Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter, Roffelkopter. Dennis. Auenland. Wie kommen wir dazu, hier Urlaub zu machen? Ich habe bei Airbnb auf Mittelerde geklickt. Boah, aber bevor ich mir Saurons Turm angucke, muss ich aber noch mal auf TUI. Hier ist eine. Oh, der Klomann ist unser Vermieter. Tag, ihr Elfen. Oder ihr Elben oder was auch immer. Tag, Herr Braunschweig. Was kostet das, hier aufs Klo zu gehen? Einen Ring, sie zu knechten. Sie alle zu finden. Ins Dunkle zu treiben. Und ewig zu binden. Oder er legt mir 50 Cent auf den Teller. Zu spät, ich habe das mit dem Ring schon gemacht. Hier. Oh, in dieser Kabine war vor mir ein Ork. Woran siehst du das? Ich sag mal so, die marschieren oft auf, aber die ziehen nie ab. Bist du ein Pissoir? Ja, aber ich kann nicht, wenn mir ein Ent zuguckt. Guck mal, mein Ast. Da wachsen ja Blätter dran. Das hatte ich auch mal. Ich will das nicht hören. Hola, Jungs. Hi, Z. Was machst du hier? Das ist eine Männertoilette. Oh, echt? Und was macht dann Legolas hier? Sorry. Boah, wie lange föhnt sich Gandalf denn noch den Bart? Boah, ich will hier raus. Gratulation, Jungs. Dies ist die erste Herr-der-Ringe-Parodie ohne Gollum. Stimmt nicht. Moment. Ich bin dein Vater, Luke. Da war er. Was sagen Sie jetzt? Vollpfosten. Noob und Nerd. Auch im Netz. 1live.de